Auf Ihr Wohl, Professor. Auf Professor Dr. Dr. Dr. Augustus van Dusen, die Denkmaschine, den größten Wissenschaftler und Amateurkriminologen, den die Welt je gesehen hat. Nicht schlecht, Professor. Gar nicht schlecht. Das muss man Ihnen lassen. Sie trinken zwar selbst nicht, aber Ihre Ausbahn erstklassig. Zum Wohl. Ihre Tür klingelt, Professor. Wer kann das sein? Am Pfingstsonntag, morgens, 8:45. Zu solch einer ungehörigen Stunde, mein lieber Hensch, pflegt mich nur eine einzige Person heimzusuchen. Und diese Person war schon da. Nämlich meine Wenigkeit. Hutchinson Hedge, einerseits Journalist beim Daily New Yorker, andererseits Begleiter, Assistent und Chronist von Professor van Dusen. Ich hatte kurz mal meine Nase reingesteckt, zwecks Frühschoppen und weil ich ein bisschen über unsere letzten Fälle reden wollte. Vor allem über die sensationelle, unglaubliche, einmalige Affäre der verschwundenen Millionäre, die erst vor ein paar Wochen zu Ende gegangen war. Ein Glück, dass ich gerade jetzt beim Professor war. Sonst hätte ich nämlich den Fall um den Opernsänger und das mörderische Gespenst im verschlossenen Raum verpasst. Und der war womöglich noch sensationeller, noch unglaublicher, noch einmaliger. Gleich fängt er an, meine Damen und Herren. Und zwar damit, dass ein uns allen nicht unbekannter Mensch auf großen Füßen in van Dusens Salon stolpert. Ach, hoppla! Hals und Beinbruch, Caruso! Hedge, treten Sie nur näher, Detective Sergeant. Was verschafft mir das unverhoffte Vergnügen? Bitte, nehmen Sie doch Platz. Ach, tut mir leid, Professor, dass ich so früh bei Ihnen reinschneie, meine ich. Und das auch noch am Sonntag. Erstatten Sie Bericht. Detailliert, präzise. Und von Anfang an. Ich weiß Bescheid, Professor. Ganz was Neues, Caruso. Und reden Sie möglichst wie ein Mensch, nicht wie ein Detective Sergeant. Sie wissen ja, in strikter Befolgung des an meine Person ergangenen dienstlichen Auftrags begab ich mich eilends und so weiter und so weiter. Ich begab mich überhaupt nicht, Mr. Hedge. Jedenfalls zuerst nicht. Ich saß auf meinem Stuhl, in meinem Büro, im Polizeipräsidium, in der Marbury Street. Wie üblich, ja. Und da rauschte er plötzlich rein. 1,90 Meter, 3 Zentner, Ende 50, dunkelrotes Cape, schwarzer Kalabreser, überlebensgroß, wenn Sie verstehen, was ich meine. Wann war das? Vorgestern, Freitag, 24. Mai 1901, vormittags, kurz vor 11. Sehr gut, Caruso. Exakt und extensiv. Bitte, fahren Sie fort. Also dieser Mensch kommt in mein Büro, setzt sich, sieht sich um. Ganz langsam, ganz ruhig, ganz selbstverständlich, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich verstehe, Caruso. Ich auch. Halten Sie uns nicht auf, Hedge. Bitte weiter. Ja, und dann holte er ein Zigarettenetui aus der Tasche. Ein goldenes mit Monogramm. Er nimmt eine Zigarette raus, steckt sie in den Mund, guckt mich an. Geben Sie mir Feuer, guter Mann. Ich bin nicht Ihr guter Mann. Na, dann eben Wachtmeister oder was immer Sie sein wollen. Detective Sergeant. Detective Sergeant Rigoletto Caruso. Und wer sind Sie? Ah, Caruso. Rigoletto Caruso. Sind Sie verwandt mit Enrico Caruso, dem neapolitanischen Tenor? Kann sein. Wir sind eine große Familie, wir Carusos. Was wollen Sie? Wer sind Sie? Mein guter Mann, Sie kennen mich. Oder gehen Sie etwa nicht in die Oper? Ich meine natürlich in die richtige Oper, die Met. Nicht klitschen wie das Grand oder das Haus in der Lexington Avenue. Viel zu teuer. Was Sie nicht sagen. Zahlt die Stadt New York Ihnen nicht ein großzügiges Gehalt? Haha. Nun wohl, guter Mann. Ich bin Lawrence Kidd, Heldenbariton. Der Heldenbariton. Die Stimme Amerikas, der König der Met, Lorenzo il Magnifico. Ach was? Sie sind erstaunt, guter Mann. Was mag einen begnadeten Künstler dieses Ranges veranlassen, in die dumpfen Niederungen des gemeinen Alltags hinabzusteigen, sprich in die Amtsstube eines Detective Sergeant der New Yorker Kriminalpolizei? Das ist die brennende Frage, die Ihnen auf der Zunge liegt. Genau, Mr. King. Ich werde es Ihnen sagen. Das finde ich riesig nett von Ihnen. Ich habe kürzlich ein Haus erworben. Sehr interessant, Mr. King. Aber damit müssen Sie zum Grundbuchamt. Hier sind Sie falsch. Nun hören Sie mal zu, guter Mann. Wenn Sie so weitermachen, kriegen Sie Ärger. Jede Menge. So? Mit Mr. Delamere, Ihrem Chef, guter Mann. Mit dem bin ich bekannt. Sehr gut bekannt. Befreundet, könnte man sagen. Ach so. Das konnte ich nicht ahnen. Mr. King, Was kann ich für Sie tun? Das, guter Mann, wird sich finden. Leihen Sie mir zunächst Ihr Uhr. Ich habe, wie bereits erwähnt, ein Haus erworben. In Greenwich Village. Elm Street Nummer 27. Elm Street 27, ist das nicht... Genau. Ein ganz spezielles Haus, im Volk bekannt als Mordhaus, auch als Spukhaus oder Mörderhöhle. Vor etwa 10 Jahren hatte hier ein besonders schauderhafter Massenmörder namens Frederick Krueger sein Unwesen getrieben. 17 Menschen hatte er in diesem Haus abgeschlachtet mit seinem scharfen Fleischermesser, bis man ihn erwischt und in Sing Sing auf dem elektrischen Stuhl vom Leben zum Tode befördert hatte. Und jetzt hatte King Krugers Haus gekauft. Erstaunlich preiswert, guter Mann, fast geschenkt. Kann ich mir vorstellen. Wer kauft sowas schon? Lawrence King, guter Mann. Lawrence King ist furchtlos und unerschrocken. Jeglicher Aberglaube liegt ihm fern. Unter uns, guter Mann, natürlich lasse ich mir vor Premieren über die Schulter spucken. Und um schwarze Katzen mache ich einen weiten Bogen, aber... Aber Kruger soll in dem Haus umgehen, Mr. King. Seinen Geist, meine ich. Lächerlich. Es gibt keine Geister. Doch, seit heute Nacht, guter Mann, bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Heute Nacht? Was ist heute Nacht passiert, Mr. King? Um Ihnen dies zu erklären, guter Mann, muss ich ein wenig ausholen. In seinem neuen Haus wohnte Mr. King vorerst allein mit einem Diener. Seine Frau war in der gemeinsamen Wohnung geblieben am unteren Ende der Fifth Avenue. Ja, sehr vernünftig von der Dame. An dem bewussten Abend, Donnerstag, 23. Mai, war Mr. King gegen 11 Uhr ins Bett gegangen und bald darauf eingeschlafen. Plötzlich erwachte ich. Vom Turm der Josefskirche schlug es 12 Mal. Mitternacht, Geisterstunde. Ein unheimliches Gefühl überkam mich. Ein Gefühl des Schreckens, ja, des Grauens. Mein Herz schlug heftig. Ich öffnete die Augen, richtete mich auf. Und was sah ich da im schwachen Schein des Mondes, der durch den Vorhang drang? Was, Mr. King? Was haben Sie gesehen? Eine Gestalt. Eine dunkle Gestalt. Sie wirkte, wie soll ich mich ausdrücken, unscharf, undeutlich. Undeutlich, Mr. King? Meinen Sie vielleicht unwirklich? Keinesfalls, mein guter Mann. Die Gestalt war wirklich. So wirklich wie ich selbst. Sie stand vor meinem Lager, starrte mich aus düsteren Augenhöhlen an und dann auf einmal streckte sie die rechte Hand nach mir aus. In der Hand hielt sie ein Messer, die Spitze nach oben, und auf die Klinge, ich sah es ganz deutlich, war ein Blatt Papier gespießt. In jähem Schauder schloss ich unwillkürlich die Augen, und als ich sie wieder aufschlug, da... Ja, Mr. King? Da, mein guter Mann, war die Gestalt verschwunden, und auf meiner Bettdecke lag ein Blatt Papier. Dieses Blatt Papier. Hier ist der Zettel, Professor. Mr. King hat ihn mir gegeben und ich habe ihn gut aufgehoben als Beweisstück. Ein Durchstich, circa 3 Zentimeter breit. Diverse dunkle Flecken. Na, sieht aus wie Blut. Was, Professor? So ist es, mein lieber Hedge. Es sieht so aus. Es sieht aus wie Blut und Moder. Durchaus passend und angemessen. Handelt es sich doch um eine Botschaft aus dem Grabe. So sieht es aus. Lesen Sie vor, mein lieber Hedge. Ja, wenn Sie mich nicht hätten, Professor. Ja, Hedge. Ja, da muss ich mich doch tatsächlich selber bemühen. Hedge? Auf geht's. Na, kein Datum, keine Anrede. Ich beginne. Dies ist mein Haus, du wirst verschwinden, sonst werde ich ein zweites Mal mit meinem schönen, scharfen Messer zu Besuch kommen, in der Nacht vor Pfingsten, zur Geisterstunde, und dann werde ich dich abstechen. Unterschrift F. Krueger, Schwarzer Tinte, etwas zittrige Schrift. Sieht wirklich aus wie Krugers Handschrift. Das haben wir überprüft. Na, Professor, was sagen Sie? Ein dummer Streich, Caruso. Eine törichte Mystifikation, kaum ein Fall für die Polizei. Und schon gar keiner für Professor Van Dusen. Meinen Sie, Professor? Und wenn ich Ihnen sage, dass Mr. King wirklich und wahrhaftig umgebracht wurde, wie es da steht, in der Nacht vor Pfingsten, 12 Uhr. In der Tat, Caruso? Abgestochen? Jawohl, Professor. Mit Krugers Messer. In einem leeren und rundum bewachten Raum. Erstaunlich. Bitte setzen Sie Ihren Bericht fort, Caruso. Wo war ich stehen geblieben? Nacht zum Freitag. King hatte gerade diese interessante Epistel gekriegt. Richtig. Mr. King klingelte sofort seinen Diener aus dem Bett. Beide kämmten das ganze Haus durch. Ergebnis, alles in Buttertüren abgeschlossen. Nichts Verdächtiges. Kein Hinweis auf einen Einbrecher. Und da, sagte Mr. King, wurde ihm doch etwas mulmig. Am nächsten Morgen ging er zu seinem Freund Delamere und der schickte ihn zu mir. Verstehen Sie mich nicht falsch, guter Mann. Ich habe keine Angst. Natürlich nicht, Mr. King. Ich werde das Haus keinesfalls aufgeben. Und die Nacht vor Pfingsten, Mr. King? Werde ich in der Elm Street verbringen. Sehr couragiert, Mr. King. Unter Polizeischutz. Ach so. Sie werden mir Gesellschaft leisten, guter Mann. Ich, Mr. King? Nebst einigen Kollegen. Anweisung von Mr. Delamere. Ja, dann, Mr. King. Sagen Sie, guter Mann, sind Sie sicher, dass dieser Kruger, dass er wirklich, dass er ganz und gar tot ist, meine ich, tot und begraben? Ganz sicher, Mr. King. Frederick Kruger ist zum Tode verurteilt und auf den elektrischen Stuhl gesetzt worden. Und das, Mr. King, hat er nicht überlebt, glauben Sie mir. Wenn ich's nur könnte, guter Mann. Ich werde es Ihnen beweisen, Mr. King. Kommen Sie mit. Wohin, guter Mann? In den Keller. Keller. Ins Schwarze Museum der Polizei von New York. Ich zeigte Mr. King Krugers Exekutionsprotokoll, sein handschriftliches Testament und seine Totenmaske. Sein Tatwerkzeug, das berüchtigte Fleischermesser, wollte ich ihm auch zeigen, aber... Ich kann es nicht finden, Mr. King. Müsste hier sein, in diesem Schrank. Vermutlich verlegt oder zur Reparatur. Werde mich bei Gelegenheit drum kümmern. Sie sehen, Mr. King, kein Grund zur Sorge. Kruger ist tot und kann ihm nichts mehr tun. Ihr Wort in Gottes Ohr, guter Mann. Aber auf den mir zugesagten Polizeischutz bestehe ich dennoch. Ja, und darum begab ich mich gestern Abend zur Elm Street in strikter Befolgung... Caruso! ...mit den Wachtmeistern Donovan, Peretzky und O'Brien. Um 10 Uhr waren wir da, wie besprochen. Donovan blieb auf der Straße und behielt Haustür und Front im Auge. Peretzky überwachte den Hintereingang. Und Sie, Caruso? Ich bezog Innenposten, Mr. Hatch. Mit Wachtmeister O'Brien. Zuerst haben wir das Haus durchsucht. Gründlich. Vom Dach bis zum Keller. Und? Haben Sie einen Geist gefunden? Nix, Mr. Hatch. Ja. Kein Geist. Kein Versteck, keine Geheimtür, kein doppelter Boden. Gegen 11:30 waren wir damit durch. Und dann warteten wir. In Mr. Kings Salon. Er war ein nobler Gastgeber, das muss ich sagen. Auf seinem Phonographen spielte er uns Opernmusik vor. Sein Diener servierte Whisky und Zigarren. Mr. King trank viel. Vielleicht wollte er sich Mut machen. Auf zum Fest. Froh soll es werden. Liporello, presto in tavola. Eine neue Flasche schottischen Nektar. Sehr wohl, Sir. Ja, Sie trinken ja gar nicht, guter Mann. Und der andere gute Mann auch nicht. Wir sind im Dienst, Mr. King. Hinweg mit Bedenken, mit kleinlichen Sorgen. Was schlägt die Stunde, guter Mann? 11:55, Mr. King. So mag er denn kommen, der steinerne Gast. Wir lachen seiner. Nicht wahr, guter Mann? Sie haben Telefon, Mr. King? Er versteht sich. Gleich nach Erwerb des Hauses habe ich die Leitung legen lassen. An den Apparat, Liporello. Sehr wohl, Sir. Mein Telefonkabinett liegt gleich neben dem Salon. Mr. Kings Residenz? Ah, guten Abend, Madam. Sehr wohl, Madam. Einen Augenblick, Madam. Mrs. King wünscht, Sie zu sprechen, Sir. Das ist meine Frau? Um diese Zeit? Lassen Sie die Tür zum Kabinett geöffnet, Mr. King. Erlauben Sie, guter Mann. Dies ist ein privates Telefongespräch. Und Privatgespräche pflege ich privat zu führen. Was soll schon passieren? Sie haben doch alles unter Kontrolle. Und das hatten wir auch, Professor. Das Telefonkabinett ist ein kleiner Raum, etwa 3x3 Meter. Nur eine einzige Tür. Davor ich und Wachtmeister O'Brien. Ganz zu schweigen von diesem Leporello. Ob der wirklich so heißt? Ja, warum nicht? Rigoletto mio. Ja, nur ein einziges kleines Fenster zur Straße. Und da stand Wachtmeister Donovan. Wir machten uns also keine Sorgen, ich und O'Brien. Wir warteten. Mr. King telefonierte. Die Turmuhr schlug. Abgeschossen. Die Tür ist abgeschlossen. O'Brien, Leporello! Ja. Tür aufbrechen. Sehr gut, Sir. Auf mein Kommando. 1, 2 ja. Und 3. Ach du lieber Gott. Das Telefonkabinett war ein Bild der Verwüstung. Stuhl und Tisch waren umgeworfen. Die Seidentapete hing in Fetzen. Und zwischen dem Wandtelefon und dem Fenster, da lag er. Mr. Lawrence King. Blut auf der linken Brust und am rechten Bein. Kein Puls, keine Atmung, tot. Neben ihm auf dem Teppich ein blutiges Messer, sonst nichts. Nichts und niemand. Beleuchtung, Caruso? Eine Gaslampe, Professor, an der Wand über dem Telefon. Nicht sehr hell, aber ausreichend. Ich sah mich um. Kein Mörder, kein Mensch, kein Geist. Dann ging ich zum Fenster und riss es auf. Donovan! Ja, Detective Sergeant? Ist jemand durch dieses Fenster gestiegen, Donovan? Nein, Detective Sergeant. Weder rein noch raus. Ach. Haben Sie was gesehen hier hinter dem Fenster? Nichts Genaues, Detective Sergeant. Bewegung hin und her, undeutlich. Was ist denn los? Soll ich kommen? Bleiben Sie auf Ihrem Posten, Donovan. Halten Sie weiter die Augen auf. Ist recht, Detective Sergeant. Ich hörte etwas. Eine Stimme. Leise, entfernt. Wo kam sie her? Ah, aus dem Telefon. Sie machen sich, Caruso. Ein richtig guter Bericht. Spannend, dramatisch. Wissen Sie was? Kommen Sie als Volontär zum Daily New Yorker. Bei der Kripo sind Sie doch sowieso fehl am Platz. Halten Sie sich zurück, Hedge. Und Sie, Caruso, lassen Sie sich nicht irritieren. Fahren Sie fort. Sie hörten eine Stimme aus dem Telefon. So war es, Professor. Ich ging hin und nahm den Hörer. Mrs. King? Das ist nicht Lawrence. Wer sind Sie? Kriminalpolizei, Detective Sergeant Caruso. Spreche ich mit Mrs. King? Ja, hier ist Senator King. Wo ist Lawrence? Ich habe mit ihm gesprochen und plötzlich... Was ist geschehen? Es tut mir leid, Mrs. King. Ist ihm etwas zugestoßen? Ach, so reden Sie doch, Mann. Wo sind Sie, Mrs. King? Sie sollten hierher kommen, Mrs. King, so schnell wie möglich. Oh Gott! Leo! Lawrence, ist was passiert? Du musst mich sofort zur Elm Street fahren. Ich komme, Detective Sergeant. Eine halbe Stunde später war sie da. Mit einem Freund der Familie, einem gewissen Mr. Leo Lynecker. Lynecker, der Opernkritiker? Keine Ahnung, was er ist. Beide sind noch im Hause. In der Zwischenzeit haben wir natürlich die üblichen Untersuchungen vorgenommen. Der Polizeiarzt ist verständigt. Dr. Clennam nehme ich an. So ist es, Professor. Er muss jeden Augenblick eintreffen. Außerdem... Das von Ihnen erwähnte Messer, Caruso, haben Sie... Ich habe, Professor. Es ist Krugers Fleischermesser. Die Waffe, die aus unserem schwarzen Museum verschwunden ist. Bloß, dass jetzt die Spitze fehlt. Offenbar abgebrochen. Aber sonst dasselbe Messer. Eindeutig. Was Sie nicht sagen. Tolle Story, Caruso. Toter Massenmörder schlägt zu. Frederick Krugers 18. Opfer. Opernsänger durch Geisterhand getötet? Fragezeichen. Genau das ist die Frage, Mr. Hatch. Vielleicht gibt's ja wirklich mehr Dinge zwischen Himmel und Erde. Ja, und darum habe ich mir gedacht, Professor, wenn Sie sich in der Elm Street mal umsehen würden und diesen Geist... Beschwören, mein guter Caruso? Ja. Mit Vergnügen. Herr Professor. Wo Sie doch neulich sogar den Teufel ausgetrieben haben, Professor. Falblis, alias Dr. Faustus, Januar 1901. Sie erinnern sich, meine Damen und Herren. Caruso, mein lieber Hatch, lassen Sie uns eine Pfingstexkursion nach Greenwich Village unternehmen. Die Elm Street ist eine ruhige, kleine Straße, nicht weit vom Washington Square. Die Häuser, die sich in zwei schnurgeraden Reihen gegenüberstehen, sehen absolut gleich aus. Alle aus rotem Backstein, alle dreistöckig, alle aus der Zeit um 1850. Und damals war die Elm Street eine gute Adresse. Heute ist die Gegend ein bisschen runtergekommen. Sie sehen ja, ein paar Häuser stehen leer. Komisch, dass King ausgerechnet Krugers Mörderhöhle gekauft hat. Wenn er schon hier wohnen will, warum nicht ein anderes Haus? Zum Beispiel das direkt gegenüber. Das steht leer und ist viel besser in Schuss. Das Fenster, ganz rechts im ersten Stock. Das ist es, Professor. Das Oberlicht steht offen. War das bereits gestern Abend der Fall? Sicher, Professor, es war eine warme Nacht. Interessant. Ach, das ist nur eine Luftklappe, Professor. Ein Loch. Sie glauben doch nicht, dass da jemand durchgekrochen ist. Ganz abgesehen davon, dass Donovan nichts gesehen hat. Außer vagen Bewegungen. Sehr richtig, Caruso. Führen Sie mich zum Tatort. King hatte sich vorerst nur ein paar Räume eingerichtet. Schlafzimmer, Bad, Salon, Telefonkabinett. Alle im ersten Stock. Aber wie hatte er sie eingerichtet? Alle gleich. Und alle gleich scheußlich. Dunkelrote Teppiche von Wand zu Wand. Dunkelrote Seidentapeten. Sogar die Lampen hatten bordeauxrote Schirme. Auch die im Telefonkabinett. Rot. Alles rot. Rot wie Blut, wie Mord. Massenmord. Also ich denke dabei eher an große Oper. Kitsch und Kulisse. Aber davon verstehen Sie nichts, Caruso. Und Sie, Professor, woran denken Sie, wenn Sie diese Orgie in Rot sehen? In erster Linie daran, mein lieber Hatch, dass vor einem uniformen dunkelroten Hintergrund, wie ihn dieses Haus sowohl außen als auch im Innern darbietet, ein dunkelrotes Objekt sich als quasi... unsichtbar erweist. Objekt? Ja. Was für ein Objekt, Professor? Meinen Sie das Messer? Das ist nicht rot, das sehen Sie doch. Der Griff ist grün und die Klinge... Ich meine nicht das Messer, Caruso. Ich meine unter anderem diese dunkelrote Feder. Feder? Wo? Auf dem Teppich, Caruso, unmittelbar vor dem Fenster. Richtig. Eine Feder. Die sehe ich zum ersten Mal, Professor. Und wir haben das Kabinett gründlich durchsucht. Woran ich nicht zweifle, mein guter Caruso, dass Sie die Feder dennoch übersahen, unterstreicht aufs Markanteste meine soeben getroffene Feststellung zum Thema Tarnung und Mimikrie. Mimi was? Nun ja, heben Sie die Feder auf, Caruso, und verwahren Sie sie gut. sagten, sie stammt übrigens aus dem Gefieder eines Puters Meleagris Galopavo, ein Faktum von erheblicher, ich möchte sagen, außerordentlicher Relevanz. Ja? Also ich verstehe nicht, was ein Truthahn mit dem Mord an King zu tun haben soll. Das, mein guter Caruso, wundert mich nicht im geringsten. Apropos, Ihr sogenanntes Schwarzes Museum ist, soweit mir bekannt ist, zu bestimmten Zeiten für das allgemeine Publikum geöffnet? Jawohl, Professor, jeden Mittwoch von 10 bis 4. Und dann ist was los, kann ich Ihnen sagen. Himmel und Menschen. Und dabei nehmen wir einen halben Dollar pro Nase. So, so. Tja, dann wollen wir jetzt zum eigentlichen Corpus Delicti schreiten. Die Lage der Leiche haben Sie ja wohl nicht verändert, Caruso, oder? Was denken Sie von mir, Professor? Natürlich nicht. Wochenende, immer am Wochenende. 7 Tage hat die Woche. Und wann lassen die Leute sich umbringen? Montag? Mittwoch? Nie. Am Sonntag. Nur am Sonntag. Morgen, Caruso. Wo ist der Kadaver? Direkt vor Ihrer Nase, Doc. Fröhliche Pfingsten, Dr. Clennam. Sie mich auch. Nanu. Hutchinson Hedge? Tja. Und Professor Van Dusen? Wie Sie sehen, Herr Kollege. Sagen Sie mal, Caruso, wenn Van Dusen schon hier ist, wieso haben Sie mich auch noch aus dem Bett geholt? Am Sonntagmorgen vor dem Frühstück. Habe die Ehre. Herr Kollege Clennam? Ja? Bleiben Sie nur. Ich habe lediglich vor, eine kursorische Examination der Leiche vorzunehmen, wobei Sie mir zur Hand gehen können. Die eigentliche Obduktion bleibt voll und ganz Ihnen überlassen. Zu gütig, Professor. Na, dann wollen wir mal. Die beiden Koryphäen gingen ans Werk. Sie drückten und zogen, stocherten und bohrten, rollten den unglückseligen Lawrence King auf dem Teppich herum, mit Feuereifer und Hingabe. Der Tod trat ein vor knapp 11 Stunden. Genau, Mitternacht. Und zwar durch einen Stich ins Herz. Durchs Herz, Kollege Clement. Wenn Sie unbedingt pingelig sein wollen, Professor. Die Waffe traf schräg von oben in einem Winkel von ca. 45 Grad auf die linke Brust des Opfers unter dem Schlüsselbein. Durchbohrte das Herz und blieb in der linken Hälfte der hinteren Achtenrippe stecken. Die Spitze blieb stecken, Professor. Und dabei brach sie ab. Hier ist sie. Zeigen Sie mal, Doc. Ah ja, sehen Sie her. Die Spitze passt haargenau auf die Bruchstelle an Krugers Messer. Das heißt, Mr. King wurde tatsächlich mit diesem Messer erstochen. Der Mörder stand vor ihm, hob die Hand mit dem Messer, die Spitze nach unten und stach zu, alles klar. Sie vergessen die Wunde im rechten Oberschenkel des Opfers, Kollege Clennam. Ein ganz oberflächlicher Schnitt, Professor. Vermutlich entstanden, als King sich wehrte, ohne Bedeutung. Nun ja, ich... Sie scheinen anderer Ansicht zu sein, Professor? 3 wichtige Tatsachen empfehle ich Ihrer Beachtung, Clennam. Der Stichkanal erweist sich als relativ schmal. Nur eine Schneide des Messers ist mit Blut bedeckt und... Schließlich, an der Bruchstelle der Messerspitze hat bereits der Oxidationsprozess eingesetzt. Ja, und? Das ändert doch nichts am pathologischen Tatbestand. Und der ist eindeutig. Augenblick mal. Stichkanal, 8. Rippe, Oxidationsprozess, alles gut und schön. Aber damit weiß ich immer noch nicht, wie der Mörder hier rein und wieder rausgekommen ist. Das erklären Sie mir mal, Doc. Ich denke nicht daran. Ich bin Polizeiarzt, verantwortlich für die medizinischen Untersuchungen. Alles Weitere ist Ihre Sache, Caruso. Ich habe eine Idee. In der Tat, mein lieber Hedge. Ja, vielleicht gibt es gar keinen Mörder. Ich meine, könnte King sich nicht selber... Selbstmord? Ausgeschlossen. Ja. Ein Selbstmörder sticht sich nicht ins Herz. Und wenn doch, ausnahmsweise, dann tut er das zögernd, tastend, mit mehrmaligem Ansetzen. Hier aber wurde nur einmal zugestochen, energisch und entschieden. Kein Selbstmord. Mit Sicherheit nicht. Einverstanden, Professor? In diesem Punkt, Kollege Clennam, stimme ich Ihnen ohne Vorbehalt zu. Wenigstens etwas. Also dann, meine Herren, schicken Sie mir die Leiche ins Bellevue Hospital, Caruso. Wenn Sie fertig sind, Professor. Mhm. Mit der Leiche, meine ich. Ja, dieser Abschnitt meiner Untersuchung ist abgeschlossen, Caruso. Wo befinden sich Mrs. King und Ihr Begleiter? Im Schlafzimmer, unter Aufsicht. Wollen Sie mit Ihnen reden, Professor? Warum eigentlich nicht? Vor allem aber wünsche ich Ihnen die Hände zu drücken. Im Ernst, Professor? Senta King, eine statuarische Blondine um die 30, hatte sich tatsächlich den bekannten Opernkritiker Leo Lyneker mitgebracht. Ein geschliffener Kulturmensch vom Scheitel bis zur Sohle. Wir sagen, von den schon leicht erkrauten, länglichen Locken über Lorgnette und Zigarettenspitze aus Bernstein bis zu den Zugstiefeln aus gelbem Ziegenleder. Aber ich kam kaum dazu, mir die beiden genau anzugucken, weil ich mich nämlich wundern musste, und zwar über den Professor. Der marschierte stracks auf die trauernde Witwe zu, griff sich ihre rechte Hand und zog sie an die Lippen. Van Dusen beim Handkuss, das hatte die Welt noch nicht gesehen. Erlauben Sie mir, Madame, Ihnen meine tief empfundene Teilnahme auszudrücken. Sehr freundlich, Professor. Ein herber Verlust. Für Sie, Madame, und für die gesamte Menschheit. Ach, Professor, dass Lawrence uns auf solch schreckliche Weise verlassen musste. Dieses grauenhafte Haus. Er hat darauf bestanden, es zu kaufen und darin zu wohnen, obwohl ich ihn immer wieder angefleht habe. Beruhige dich, Senta. Geben Sie mir Ihre Hand, Lineker. Auch Sie standen ihm nahe. So ist es, Professor. Ich habe einen Freund verloren. Ich fühle mit Ihnen. Ich auch, Kollege. Beileid. Kollege Mr. Hatch. Hutchinson Hatch, Kriminalreporter beim Daily New Yorker. Sie müssten mich kennen, Kollege. Ach, wirklich? Mr. Hatch? Ja. Sie schmieren sensationellen Schmuck für ein Revolverblatt zusammen. Ich höre wohl nicht richtig. Wohingegen ich meine hohe Berufung darin erblicke, Operndarbietungen kritisch zu taxieren für die exklusive Highbrow Review. Bei dieser krassen Diskrepanz der Aktivitäten kann von Kollegialität denn doch wohl kaum die Rede sein. Hören Sie mal zu, Lineker. Wenn wir nicht in einem Trauerhaus wären, dann würde ich Ihnen Ihre affige Brille am Stier... Hatch, bewahren Sie Kontenance. Gestatten Sie mir eine Frage, Mrs. King? Bitte, Professor. Wie haben Sie den gestrigen Abend verbracht, Madame? In der Met natürlich. Gestern war Don Giovanni. Senta singt die Zerline. Ah ja, ich verstehe. Mr. King war nicht besetzt. Ich hätte vermutet, die Titelrolle... Das war früher, Professor. Heute singt den Don Giovanni Antonio Scotti. Ah ja. Sie befanden sich also im Metropolitan Opera House, Madame. Bis wann? Um 11 war die Vorstellung zu Ende. Abschminken bis etwa 23:30. Dann hat Leo mich nach Hause gefahren. Ich habe der Aufführung beigewohnt, Professor, in meiner Loge. Und dabei hat Leo mir von dem Brief an Lawrence erzählt. Von diesem entsetzlichen Kruger. Ein Lapsus linguae, Professor. Unabsichtlich und unwillkürlich. Sie waren also informiert, Lineker. Lawrence King hat mir vertraut, Professor. Nein. Ich war natürlich außer mir vor Sorge und habe Lawrence sofort angerufen. Und kaum hatten wir ein paar Worte gewechselt, da... Ja, bitte, Mrs. King. Da ließ Lawrence plötzlich den Hörer fallen. Ich hörte, wie er sagte, Kruger, da ist er. Und wie er um Hilfe rief, dann irgendwelche Geräusche. Und schließlich Stille. Totenstille. Da ich mich zum Glück noch in Sentas Wohnung aufhielt, konnte ich sie auf der Stelle hierher bringen, in meinem Automobil. Seitdem hält man uns fest. Wann werden Sie uns freilassen, Detective Sergeant? Bald, sagte Caruso, nachdem er in einer Ecke leise mit dem Professor konferiert hatte. Der war damit in der Elm Street erst einmal fertig. Ihn zog es zum Broadway, zur Met. Und ich musste ihn hinfahren. In meinem Automobil. Wenn er mich nicht hätte, der große Mann, müsste er nicht nur selber lesen, er müsste auch laufen. Was wollte Van Dusen in der Oper? Kunstgenuss? Innere Erhebung durch Musik? Keine Spur. Er suchte Lawrence Kings Garderobiere, eine gewisse Mrs. Kaplan, Und er fand sie natürlich in Lawrence Kings Garderobe. Nicht nur seine, Professor. Er muss sie teilen mit Mrs. King. Früher hätten sie das nicht gewagt. Wer, Mrs. Kaplan? Die Intendanz. Die hat Mr. King die halbe Garderobe weggenommen. Früher hätte es das nicht gegeben. Oh, da war er ein Star. Und jetzt ist er es nicht mehr, Mrs. Kaplan? Machen Sie doch die Augen auf. Besser gesagt, die Ohren. Was hat Mr. King vor 2-3 Jahren gesungen? Don Giovanni, Graf Luna, Rigoletto, Hans Sachs. Und was gibt man ihm heute? Den Heerrufer in Lohengrin, den Bretigny in Manon, den Sprecher aus der Zauberflöte, in den Meistersingern, den Nachtwächter. Kleine Partien, alles kleine Partien. Die Großen singt seit der letzten Saison Signor Scotti. Eine Entwicklung, welcher Mr. King wohl kaum freudig zustimmte. Das können Sie laut sagen, Professor. War er sehr niedergeschlagen, Mrs. Kaplan? So sehr, meine ich, dass ein Selbstmord im Bereich des Möglichen gelegen hätte? Selbstmord? Mr. King? Niemals. Mr. King war eine Kämpfernatur. Der hat sich nicht abgefunden. Der hat sich angelegt. Mit allen. Mit der Intendanz, mit Scotty, mit dem ganzen Ensemble, mit dem Chor, mit dem Orchester. Mit jedem im Hause hat er sich gestritten. Auch mit Mrs. King? Ja, wie man's nimmt. Sie hat schon zu ihm gehalten, ja. Meistens. Aber, Mrs. Kaplan? Ja, manchmal da hat sie ihm Vorwürfe gemacht. Mhm. Sie wollte die großen Wagner-Partien singen und sie hat sie nicht gekriegt. Seinetwegen, weil er sich mit der Intendanz überworfen hat. So. Und Mr. Lönecker, Sie kennen doch Mr. Lönecker. Klar kenne ich Mr. Lönecker, Mr. Kings bester Freund, wenn Sie sich nicht gerade in der Wolle hatten. In der Wolle, Mrs. Kaplan? Weshalb? Mr. King hat verlangt, dass Mr. Lineker über ihn schreibt, dass er immer noch der größte und beste Heldenbariton ist. Aber Mr. Lineker wollte nicht. Er kann es mit seinem künstlerischen Gewissen nicht vereinbaren, hat er gesagt. Aha. Sagen Sie, wie würden Sie Mr. Kings Gemütszustand in den letzten Tagen einschätzen, Mrs. Kaplan? Hat er sich irgendwie verändert? Oh ja, Professor. Mr. King hatte richtig gute Laune, seit er dieses Spukhaus gekauft hat. Er war munter, optimistisch. Passen Sie auf, Mrs. Kaplan, hat er gesagt. Es dauert nicht mehr lange, dann singt den Don Giovanni. Wie der Lawrence King. Wie in alten Zeiten. Zurück zur Elm Street, wo wir sehnlichst erwartet wurden. 2 Uhr war es inzwischen geworden. Professor Van Dusen hatte sich jetzt fast 5 Stunden mit dem Fall beschäftigt. Mehr Zeit brauchte er nicht. Der Fall war gelöst. Van Dusen wusste, wer King ermordet hatte und vor allem, wie der Mord vor sich gegangen war. Er wusste alles und, weil er sein Licht bekanntlich nicht unter den Scheffel zu stellen pflegt, beeilte er sich, sein Wissen kundzutun. Das heißt, er schritt zum Aufklärungsvortrag. Und wir, Mrs. King, Lineker, Detective Sergeant Caruso und meine Wenigkeit, wir hörten zu. Also kein Geist, Professor? Natürlich nicht, Caruso. Was immer der verblichene Mr. Kruger begangen haben mag, an diesem Mord ist er völlig unschuldig. So? Und wie ist der Mörder ins Telefonkabinett rein und nach dem Mord wieder rausgekommen, Professor? Eine ganz und gar irrelevante Frage, Caruso. Ja, aber unwichtig, meinen Sie, Professor? Ja, völlig unwichtig. Das verstehe ich nicht. Natürlich nicht, Caruso. Lassen Sie es mich so sagen. Zum Zeitpunkt der Tat hat der Täter sich nicht im Kabinett aufgehalten. Er war gar nicht drin? Also das... Verstehen Sie auch nicht, Caruso, was? Sie etwa, Mr. Hedge? Von mir erwartet das auch niemand, Caruso. Von mir erst recht nicht. Da haben Sie recht. Und wo Sie recht haben... Bitte, bitte, meine Herren. Ich habe das Wort. Ich werde Ihnen und natürlich auch unseren beiden schweigsamen Gästen, Mrs. King und Mr. Lineker, präzis rekonstruieren, was sich um Mitternacht im Telefonkabinett dieses Hauses zutrug. Da bin ich gespannt, Professor. Meine Herrschaften, wie Ihnen bekannt ist, begab Lawrence King sich in der vergangenen Nacht etwa 3 Minuten vor 12 Uhr in seinen Telefonraum, um einen für diese Zeit verabredeten Anruf seiner Gattin entgegenzunehmen. Er zog die Tür hinter sich ins Schloss, drehte leise den Schlüssel. Was? King hat sich selbst eingeschlossen? Wer sonst, Caruso? Sodann schritt King zum Telefonapparat an der Wand, um mit Ihnen, Mrs. King, einige Worte zu wechseln. Als es Mitternacht schlug, brach er das Telefonat ab. Er lief im Kabinett hin und her, stieß die Möbel um, rief um Hilfe. Kurz, er verhielt sich so, als sei der brieflich annoncierte Geist des Massenmörders Kruger tatsächlich erschienen, um ihn zu töten. Zur Verstärkung dieser Illusion fügte King sich mit dem Messer, welches er in seiner Kleidung verborgen bei sich trug, eine geringfügige Schnittverletzung am Oberschenkel zu. Das ist doch verrückt, Professor. Warum hat er sowas gemacht? Lawrence war doch nicht wahnsinnig, oder? Kaum. Ein wenig impulsiv. Das Temperament eines Künstlers. Nein, meine Herrschaften, King war nicht von Sinnen. Im Gegenteil. Seinem scheinbar irrationalen Tun lag eine durchaus rationale Absicht zugrunde. Sein künstlerischer Stern, wir wissen es, war im Sinken begriffen. Um ihn wieder zum Strahlen zu bringen, um seinen Namen einer vergesslichen Öffentlichkeit in die Erinnerung zurückzurufen, und zwar auf möglichst nachhaltige, eindringliche Weise, und da nahm King eine sorgsam vorbereitete und detailgenau inszenierte Aktion. Mein Freund Hedge hat mir versichert, dass solche, wie sagten Sie, Hedge? Stunts, Professor. Publicity Stunts. Danke, mein lieber Hedge. Solche Stunts scheinen heutzutage in gewissen Kreisen durchaus üblich zu sein. Ich fahre fort. Vor wenigen Wochen erstand King dieses Gebäude, die frühere Behausung eines hingerichteten Massenmörders, welchem der abergläubische Volksmund nachsagt, er pflege an der Stätte seines Wirkens umzugehen, zu spuken, so lauten ja wohl die einschlägigen Begriffe. Ja, so ist es. Als nächstes beschaffte King sich Krugers Messer aus dem Schwarzen Museum der Polizei und schrieb in Krugers Handschrift jenen makabren Drohbrief, welcher Ihnen Caruso präsentierte, samt einer selbstverständlich fingierten Horrorgeschichte von der nächtlichen Heimsuchung durch einen gespenstischen Briefträger. Den Höhepunkt der Inszenierung sollte die Geistererscheinung im Telefonkabinett darstellen. Ohne Zweifel hatte King geplant, nach dem Aufbrechen der Tür durch die zu diesem Zwecke bemühte Polizei diese eine zweite Gespenstergeschichte zu erzählen. Krugers Geist sei plötzlich aufgetaucht mit geschwungenem Messer und nach heftigem Kampf ebenso plötzlich wieder verschwunden. Später hätte King die Presse informiert. Das wäre was gewesen, Professor. Ganz New York hätte darüber geredet. Eine unbezahlbare Reklame für Lawrence King. Aber... Ganz recht, Caruso. Aber... King wurde ermordet. Mord ist auch gute Publicity, aber das kann King ja wohl nicht gewollt haben. Komm. Kein Zweifel, Kings Plan schlug fehl. Das klingt ganz plausibel, Professor. Aber viel weiter sind wir damit nicht. Wie wurde King ermordet? Das ist doch die Frage. Wie, Professor? Durch ein Geschoss, Caruso. Genauer durch einen von außen abgeschossenen Pfeil. Was? Pfeil? Was für ein Pfeil? Ich habe keinen gefunden. Das konnten Sie auch nicht, Caruso, weil der Pfeil zum Schützen zurückschnellte. Wie zu vermuten steht, durch ein an ihm befestigtes schmales Kautschukband. Selbstverständlich, nachdem King tödlich getroffen und die Pfeilspitze, das heißt die abgebrochene Spitze von Krugers Messer, in seiner Rippe stecken geblieben war. Letzteres war für den Mörder und seinen Plan von primärer Bedeutung. Die Spitze war daher mit dem Schaft des Pfeils lediglich locker verbunden. Und es versteht sich von selbst, dass Pfeilschaft und Band von dunkelroter Farbe waren und daher von Wachtmeister Donovan nicht wahrgenommen werden konnten. Eine fantastische Geschichte, Professor. Fantastisch, Caruso? Wäre ein mordender Geist akzeptabler für Sie? Kompliziert, meine ich. Weit hergeholt. Irgendwie, ich weiß nicht. Wenn ich mal dolmetschen darf, Professor, Detective Sergeant Caruso wünscht zu erfahren, wie Sie das alles rausgekriegt haben. 2+2 und so. Genau, Mr. Hedge. Ich werde es Ihnen erklären, Caruso. Und auch Ihnen, mein lieber Hedge, der Sie fraglos nicht weniger neugierig sind als Ihr Dauerkontrahent von der Kriminalpolizei. Wie Sie zweifellos wissen, werden Pfeile am unteren Teil des Schaftes mit Federn versehen, zur Gewährleistung eines gleichmäßigen Fluges. Erfahrene Sportschützen verwenden hierfür in der Regel Truthahnfedern. Aha. Des Weiteren verweise ich auf das offene Oberlicht im Telefonkabinett. Da kam er rein, der Pfeil, okay. Aber wo kam er her? Von höherer Warte, schräg von oben, wie der Verlauf des Schusskanals eindeutig beweist. Ich schlage vor, Caruso, dass Sie dem leerstehenden Haus gegenüber einen Besuch abstatten. An einem der Fenster im Dachboden werden Sie deutliche Hinweise finden, Spuren im Staub und dergleichen, Hinweise darauf, dass sich dort kürzlich jemand aufgehalten hat. Also gut, Professor. Aber doch nicht jetzt, Caruso. Warten Sie gefälligst, bis ich meine Vorlesung beendet habe. Setzen. Wie Sie wollen, Professor. Setzen. Gestern Abend, kurz vor 12 Uhr, begab sich der Mörder, bewaffnet mit Pfeil und Bogen, in das erwähnte Haus durch den hinteren Eingang, welcher durch einen schmalen Weg von der zu Elm Street parallel verlaufenden Christopher Street zugänglich ist. Lineker wusste, dass King sich um Mitternacht im Telefonkabinett aufhalten würde. Lineker? Leo Lineker, der Mörder. Ach, Unfug! Ich bin im Besitzer eines Alibis. So nennt man das doch in kriminologischen Kreisen. Er hat recht, Professor, ich kann's bestätigen. Na bitte. Heute Nacht habe ich am Telefon gehört... Wen haben Sie gehört, Caruso? Lineker? Ja. Nein. Sie hörten Mrs. King. Aber... Sie hat doch mit Lineker gesprochen, während ich mit ihr telefoniert habe. Sie sprach nicht mit Lineker, Caruso. Sie sprach zu ihm, zu einem Abwesenden, und versuchte so, ihm ein Alibi zu verschaffen. Ja. Wenn Sie das sagen, Professor... Leo Lineker hat Lawrence King ermordet. Als Vertrauter des Opfers war er Mitwisser, womöglich gar Initiator der Publicity-Aktion. Er betreibt den Sport des Bogenschießens. Woher wollen Sie denn das wissen, Professor? Ihre Hand hat es mir verraten, Lünecker. Präziser gesagt, die typischen Schwieren des Bogenschützen am Daumen und am unteren Glied des Zeigefingers. Sie besitzen ein Automobil, welches Sie in kurzer Zeit von Mrs. Kings Wohnung in der Fifth Avenue zu Christopher Street und nach dem Mord wieder zu Mrs. King zurückbrachte. Aber Mrs. King ist Lünneckers Komplize. Beide waren daran interessiert, Lawrence King zu beseitigen. Aus beruflichen Gründen und wohl auch aus anderen privaten. Ah, da war mal was, Professor. Vor einem halben Jahr in den Klatschspalten. In welcher Belcanto-Ehe würde Kritiker gern den Dritten im Bunde spielen? So etwa war das. Senta King, Leo Lünnecker. Sie beide waren in Kings Aktion eingeweiht und haben beschlossen, sie ohne sein Wissen zu einem Kapitalverbrechen umzufunktionieren. Sie sind überführt. Und Sie werden gestehen, Professor. Donovan, Kretzky, O'Brien, abführen die beiden. Aber eins habe ich noch nicht verstanden, Professor. Die Sache mit dem Oxidationsprozess, Caruso. Ja, so hieß das. Passen Sie auf. Der Oxidationsprozess, welcher, wie die leichte Verfärbung erkennen ließ, an beiden Bruchstellen bereits eingesetzt hatte, verriet mir, dass der Bruch nicht, wie es den Anschein hatte, vor Stunden erfolgte, sondern vor etwa 10 Tagen. Vermutlich hatte Lünecker am Mittwoch, dem 15. Mai, das Schwarze Museum aufgesucht. Das Messer entwendet und bevor er es an King weitergab, die Spitze abgebrochen, um sie als Mordwerkzeug zu benutzen. Ach so. Auf der Heimfahrt wirkte Van Dusen etwas mitgenommen. Na, kein Wunder, er ist nicht mehr der Jüngste und das dauernde Lösen kriminologischer Probleme, das schlaucht ungemein. Aber am Fall King hatte ihn was ganz Spezielles irritiert. Ich meine die den Fall bestimmende theatralische, genauer musiktheatralische Atmosphäre, mein lieber Hensch. Die Aura des Irreal, Irrational, des so tun als ob, des mehr Schein als Sein. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, verstehe ich. Äußerlichkeiten, Kulissen, Inszenierung, Reklame, Publicity. Große Opern, kleine Partien. Nicht das rechte Milieu für Professor van Dusen. Von derartigen Fällen werde ich mich in Zukunft strikt fernzuhalten wissen. Bekanntlich kommt es manchmal anders, als man denkt. Ein knappes Jahr später legte sich der Professor mit dem Phantom der Oper an. Und das sollte einer seiner größten Triumphe werden. Doch davon, meine Damen und Herren, erzähle ich Ihnen vielleicht ein anderes Mal. Professor van Dusen beschwört einen Geist. Kriminalhörspiel von Michael Kose. Mit Friedrich W. Bauschulte in der Rolle der weltberühmten Denkmaschine und Klaus Herm als sein treuer Begleiter und Chronist Hutchinson Hatch. In weiteren Rollen hörten sie Otto Melis, Susanna Bonasewicz, Wolfgang Kondros, Ruth Pifo, Peter Matic, Hans Teuscher, Klaus Jepsen.